Kundgabe 5443. Empfangen durch Bertha Dodder am 20.07.1952. Geistige Dürre, Lebenswasser. Geistigen Hunger wecken. Jede Gelegenheit sollet ihr ergreifen, um für mich und mein Reich tätig zu sein. Der geistige Hunger soll erweckt werden. Ihr sollet Kostproben verteilen und im Glauben an mich auch immer meines Segens gewiss sein können, auf dass eure Arbeit erfolgreich sei. Es ist eine große geistige Dürre, eine geistige Wüste, wo kein Leben gedeihet. Und in diese Wüste sollet ihr Fruchtbarkeit bringen. Ein Vorhaben, das fast unausführlich erscheint und doch möglich ist, wenn das lebendige Wasser ihr zugeführt wird. Wenn etwas wahrhaft Lebenerweckendes in die Wüste getragen wird und sorgsame Pflege der hervorbrechenden Saat zugewandt wird. Wenn mit viel Liebe und Geduld mein Wort, das rechte Lebenswasser, überall hingetragen wird, wo die Menschenherzen öde und leer sind und eines neuen Auflebens bedürfen. Es muss der geistige Hunger in den Menschenherzen sich rühren und darum muss ihnen das Brot des Himmels nahegebracht werden, damit sie danach greifen und sich laben. Wenige nur machen den Versuch, doch diese werden es nimmermehr bereuen, denn sie empfangen etwas Köstliches, das sie nicht mehr hingeben wollen. Keine geistige Gabe bleibt wirkungslos, so wie sie nur einmal empfangen wurde, als Nahrung der Seele. Wer sie im Verlangen nach geistiger Speise aufnimmt, der wird auch Stärkung erfahren und dankerfüllt sie als Himmelsbrot erkennen. Er wird seiner Seele das lebendige Wasser zuführen und wahrlich aus einer Wüste des Herzens ein fruchtbares Erdreich machen. Er wird den Strom göttlicher Liebe spüren und sich ihm öffnen. Und er wird fürderhin nimmermehr darben. Denn so wie er verlangt nach Nahrung für seine Seele, wird er sie auch empfangen. Ihm sende ich meine Boten zu, dass sie ihm verabreichen, was er brauchet für seine Seele. Und darum solltet ihr unablässig tätig sein, denn die geistige Not ist groß. Und nur mein Wort kann den Menschen geben, was sie benötigen, um die geistige Not zu verringern. Amen.